sollen wir immer unsere Spieler töten. Gleich setzt es was hier. Warum sollen wir immer unsere Spieler töten? Rufus hat eine Idee. Er schaltet das Licht im U-Boot aus. Warum sollen wir immer andere Spieler töten? Ey, ey, ey, jetzt setzt es was hier. Ich hol jetzt meine Minigun raus und werde euch damit durch das ganze U-Boot jagen. Ihr kleinen Pisser, ups, es gibt keinen Kommen hier. Das U-Boot liegt 2000 Meter in der Tiefe. Jetzt gibt es Rambazamba hier. Zieht euch warm an, ihr Noobs. Ramba, Samba, Ramba, Samba, Bo. Der erste Noob hat ein Loch. Och, och, och. Setzt es was und RP. Nochmal richtig haue mit der Baseballkeule. Rufus jagt den letzten Noob durch das U-Boot mit deiner Keule. Samba, Samba, Samba. Der Noob auf der Flucht, Rufus mit dem Knöppel hinterher. Der kleine letzte Noob sitzt in der Falle, öffnet die Luke, aber sie geht nicht auf. Tausende Tonnen Wasser drücken auf die Luke. Das U-Boot ist 2000 Meter unter Wasser. Komm her, du Noob, ich mach dich platt.